jamais ce qu'on dresse brave. C'est les qui renaudent son charme. Er steht an seinem Arbeitstisch und nimmt das Beinchen in die Hand. Er hackt ins Fleisch und sägt und sticht. Das Blut spritzt hoch in sein Gesicht. Es schmeckt so gut, die Hose ist schon ausgebeult. Er reißt die Eingeweide raus und beißt den Panzer in die Hoden. Der Seiber läuft aus seinem Maul herunter auf den Fliesenboden. Sein Atem keucht, er knetet Fleisch und Muskelfasern. Er leckt die Galle scharf und rinnt, ist traurig, weil's nur Tiere sind. Er ist damit die Augen weit, er matscht den Markt, schlägt ihn breit. Mit einer Träne in den Augen, die alte Zeit, ach ja, die gute alte Zeit, ach ja, die gute alte Zeit. Doch heute die Arbeit wie es aus. Er nimmt seine Tasche und geht nach Haus. Die Augen, die sind glasig, die Gedanken sind entfernt. Da kann man nur sagen, geh!